Wie viele Jahre ist es denn schon her, dass ich mal mit einer Frau zusammen war? So viele Jahre ist schon vergangen, die Liebe ist nicht mehr. Und irgendwie weiß ich nicht mehr, was es war. Ich weiß nicht mehr, wie es sich angefühlt hat. Es ist vorbeigegangen, der Kelch erging an mir vorüber. Die Liebe ist nicht mehr. Es sind bestimmt viele Jahre schon. Ich bin zu Hause bei mir und lebe das Leben eines Einsiedlers, eines einfachen, allein gelassenen Menschen. Ich kann nicht sagen, dass ich es bedauerlich finde. Ich kann nicht sagen, es täte mir weh. Ich habe eher die Hoffnung, wieder auf die Beine zu kommen, wieder das zu machen, was ich tun will, und das zu können, was ich verstehe. Umgezogen, andere Arbeit, anderes Viertel, andere Freunde, andere Beziehungen zu Menschen. Und da muss doch ein bitteres Gefühl dabei sein. Das kann doch nicht sein, dass alles gut ist. Das kann doch nicht sein, dass der Kelch an mir vorübergeht. Es war doch mein eigenes Leben, mein eigenes Glück, das auf der Strecke blieb, und ich blieb als einsamer Krüppel zurück. Als ein Krüppel blieb ich zurück, unfähig, mich noch in einen Menschen hineinzufühlen, unfähig, mich emotional noch richtig auszudrücken. Jahre ist es her und es kommt wieder in Ordnung. Alle geben sich schreckliche Mühe, Mühe, Mühe mit mir, damit es wieder aufwärts geht. Und wenn es auch nirgendwo schwarz auf weiß geschrieben steht, ich glaube dran, ich glaube dran, so wie mein Leben und mein Glück dran glauben musste, so glaube ich an den Aufschwung, denn ich